Kundgabe 4814. Empfangen durch Bertha Dodder am 6.1.1950. Geistige Vermählung. Gott als Freund. Vermählet euch im Geist mit mir, der ich euch alles sein will. Freund, Bruder, Vater und Bräutigam der Seele. Die Welt hat keinen Anteil an mir. Und so werde ich die Kinder der Welt meiden müssen, und ihre Lust hat mich nicht zum Begleiter. Sie stehen einsam in der Welt, wenngleich sie von Freunden umgeben sind, denn diese sind wieder Kinder der Welt und ohne Verbindung mit mir. Ich aber bin alles für die Meinen und lasse niemanden allein, denn ich suche engste Gemeinschaft mit meinen Geschöpfen, und was mir noch fern ist, suche ich zu gewinnen. Und also bin ich einem jeden das, was er in mir sehen möchte. Wer einen Freund braucht, dem stehe ich mit Rat und Tat zur Seite. Wer den Vater in mir erblickt, dem schenke ich auch meine Vaterliebe. Brüderlich ist meine Sorge um alle, die mich als Bruder betrachten, die mir aber ihre ganze Liebe schenken, die will ich auch beglücken mit meiner Liebe. Und sie sollen ewig nichts mehr verlangen als diese meine Liebe. Die geistige Vermählung mit mir setzt eine Liebe voraus von beiden Seiten. Meine Liebe ist ewig unveränderlich. Sie wird nie nachlassen oder geringer werden. Sie zieht mit ihrer Glut alles an sich, was seinen Ursprung in ihr hatte. Meine Liebe will nichts aufgeben, was sie einmal besaß. Und darum könnte sich jedes Wesen von mir geliebt fühlen. Doch erst die Gegenliebe macht das Wesen fähig, meine Liebe zu spüren. Und um diese Gegenliebe werbe ich ununterbrochen. Erst wenn die Liebe meiner Geschöpfe und also besonders des Menschen einen Grad erreicht hat, der den schwächsten Grad meiner Liebe ertragen kann, findet der Zusammenschluss, die geistige Vermählung mit mir statt, die wahrlich das höchste Glück ist für die Seele des Menschen, weil nun unausgesetzt meine Liebekraft überströmen kann und die Seele dadurch glückselig wird. Im geistigen Reich ist ein solcher Zusammenschluss unbeschreiblich erhaben und beseligend. Auf Erden kann der Zusammenschluss ebenfalls stattfinden. Doch der Mensch als solcher verspürt nur einen Frieden in sich und das Gefühl von Geborgenheit am Vaterherzen, weil durch seine Liebe zu mir auch sein Glaube an meine Liebe, Weisheit und Allmacht lebendig ist und er in diesem Bewusstsein keine irdischen Sorgen mehr kennt. Ein gesteigertes Maß von Seligkeit wäre für ihn auf Erden unerträglich, solange er noch irdische Pflichten erfüllen muss und also tätig im Leben steht. Im geistigen Reich jedoch fällt jede Schranke zwischen mir und meinen Geschöpfen. Dann findet eine selige Vereinigung statt, von unvorstellbarer Lichtstrahlung begleitet, die das Wesen wieder in den Urzustand versetzt, in dem es frei schaffen und gestalten konnte nach seinem Willen. Und dieser Zustand ist das Ziel eines jeden Geschöpfes, wozu ich ihm behilflich sein möchte. Nur durch innige Verbindung mit mir im Geist und in der Wahrheit könnet ihr zu diesem Ziel gelangen. Und es ist dies die geistige Kommunion, die ihr anstreben sollet, nur in eurem Herzen, wozu ihr keine äußeren Zeichen und Gebräuche benötigt, weil dieser Akt des Zusammenschlusses mit mir nur die Vereinigung des Geistesfunkens in euch mit dem Vatergeist von Ewigkeit bedingt und diese Vereinigung nur im Herzen stattfinden kann, an jedem Ort und zu jeder Zeit, wo immer das Herz recht liebeglühend nach mir verlangt. Dort werde ich auch sein und mich mit diesem Herzen vermählen. Amen.